Gestern hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts den Datenschutz gestärkt. Die Regelungen, nach denen zurzeit persönliche Daten wie Passwörter oder PIN-Nummern an die Polizei oder andere staatliche Stellen herausgegeben werden, verstießen gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Eine ähnliche Problematik beschäftigt zurzeit das Amtsgericht Reutlingen in Süddeutschland. Dort geht es nicht darum, dass der Richter die E-Mails des Angeklagten lesen möchte, sondern er will sich über dessen Verabredungen über das soziale Netzwerk Facebook informieren. Verabredungen und natürlich auch Verabredungen zu Straftaten finden immer häufiger über diesen Weg statt. Soziale Netze, so das Gericht, seien per se offen, also nicht mit der verschlossenen, verschlüsselten E-Mail vergleichbar. Der Fall hat inzwischen groteske Züge angenommen, wie Pia Grund Ludwig vor Ort berichtet. Ein Verfahren gegen einen heranwachsenden Verdächtigen vor dem Amtsgericht Reutlingen. Einbruchdiebstahl, ein Sachschaden von 1.200 Euro. Kein Kavaliersdelikt, aber eigentlich unspektakulär. Doch die Kameras der Fotografen klicken, 4 Fernsehteams sind vor Ort, Presseplätze und Zuschauerränge gut gefüllt. Bitte keine Kaugummis, auch nicht bei den Zuschauern, sorgt Amtsrichter Sirk Hamann gleich zu Anfang für Ordnung und für verwundertes Murmeln beim durchweg jungen Auditorium. Für volle Zuschauerreihen hatte nicht zuletzt der Aufruf eines Zeugen über Facebook gesorgt, indem er um rege Beteiligung bei seinem Auftritt vor Gericht warb. Das soziale Netz war auch der Grund für die hohe mediale Aufmerksamkeit. Richter Hamann hatte von der Europazentrale von Facebook in Irland Einsicht in Kommunikationsinhalte gefordert. Er wollte dort gespeicherte Nachrichten des Beschuldigten lesen. Informationen aus sozialen Netzen spielten in Prozessen häufig eine Rolle, erklärt Friedrich Haberstroh, Direktor des Amtsgerichts Reutlingen. Also es ist so, dass ich persönlich fast keinen Prozess mehr habe, wo nicht Facebook oder sonstige Plattformen praktisch erwähnt werden. Die Opfer selbst sind ja teilweise auch mit den Tätern bekannt. Sie schauen dann nach, wer könnte es gewesen sein. Man kennt sich auch, man schaut in Facebook nach und geht dann mit einem bestimmten Account, weil man da selbst ja Zugang hat, zur Polizei und sagt, das könnte der oder der gewesen sein. Ich habe auch schon selbst aufgrund solcher Chats Verurteilungen ausgesprochen. Bislang waren es aber Opfer, die Kommunikationsinhalte in Facebook über ihren eigenen Account offengelegt haben. Im jetzigen Prozess sollte Facebook Teile der gespeicherten Daten eines Accountinhabers zur Verfügung stellen. Es sei ihm dabei nicht um die komplette Facebook-Freundesliste des Beschuldigten gegangen, auch nicht um Informationen über dessen persönliche Vorlieben, betont der Amtsrichter Hamann. Standortdaten, IP-Adressen, religiöse Ansichten oder politische Ansichten sollen nicht erhoben werden, heißt es in seinem Beschluss. Er müsse aber getippte Informationen wie Instant Messages oder Chat aus dem Facebook-Konto einsehen können, so Hamann. Er unterscheidet dabei zwischen Mail und der Kommunikation per Facebook. Es handele sich beim Zugriff auf Facebook nicht um eine einmalige Durchsuchung des Mail-Postfachs, betont der internetbewanderte Richter in seinem Beschluss. Dann hätten die strengen Regeln des Urteils des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2009 gegolten. Die setzten der heimlichen Auswertung von Mail enge Grenzen. Facebook sei anders zu behandeln als elektronische Post, argumentiert Hamann. Sämtliche elektronischen Äußerungen seien prinzipiell und erkennbar stets für Dritte, so auch dem Anbieter zu kommerziellen Zwecken zugänglich, stellt Hamann fest. Und weiter? Nicht übersehen wird, dass der Angeklagte möglicherweise keine Möglichkeit hat, die Nachrichten zu löschen. Andererseits hat er sich aus freien Stücken entschlossen, das seit längerer Zeit umstrittene und in der öffentlichen Diskussion stehende Angebot der Firma Facebook zu verwenden. Die Einsicht in die Facebook-Kommunikation solle dem Richter Indizien liefern, erklärte der Direktor des Gerichts Friedrich Haberstroh. Es ist eben Realität, dass 97% aller Jugendlichen eben kommunizieren und über diese Plattformen. Und deshalb geht er davon aus, dass er hier weitere Erkenntnisse hat, nämlich zum Beispiel, dass die Tat vorher geplant wurde und dass die Absprachen eben vorher über Facebook gelaufen sind. Man habe nur einen Bruchteil dessen angefragt, was Facebook an Daten vorhalte, so Hamann. Aber er wolle kein Facebook-Bashing betreiben. Für ihn sei das vergleichbar mit dem Vorgang, einen Kontoauszug bei einer Volksbank einzusehen. Im Gegensatz zur Volksbank sitzt Facebook aber nicht um die Ecke, sondern in Irland. Und da dauert es schon ein bisschen länger, an die Daten heranzukommen. Seit November 2011 habe man immerhin schon eine Bearbeitungsnummer, so Hamann. Aber es passierte nichts und deshalb hat er jetzt Rechtshilfe bei der irischen Regierung beantragt. Auch der Angeklagte hat mittlerweile eine rechtssichere Kopie seiner Facebook-Daten auf CD-ROM angefordert, wartet aber bislang vergeblich. Damit könnte sich das Ganze erledigt haben. Denn sein Ziel sei der Abschluss des Prozesses und nicht die Auskunft aus Irland, betont Hamann. So wäre der Fall kein Präzedenzfall dafür, ob dem Rechtshilfeersuchen in Irland stattgegeben wird. Er ist eher ein Beispiel dafür, dass Europas juristische Mühlen zu langsam mahlen, um bestehendes deutsches Recht anzuwenden. Pia Grund-Ludwig von einer Verhandlung am Reutlinger Amtsgericht, wo es um die Herausgabe von Facebook-Daten geht.